Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands Nordrhein-Westfalen der Piratenpartei Deutschland vom 16. bis 28. Oktober 2015. Ticket Nummer 160014, Beauftragung, Akkreditierung, LPT 2015-2. Das ist ein Antrag vom Ralf. Hiermit stelle ich den Antrag, folgende Mitglieder mit der Akkreditierung auf dem LPT 2015-2 zu beauftragen. Arndt, Lennart und Daniel. Die Mitglieder haben sich bereit erklärt, die Aufgabe zu übernehmen. Gültige DSV- und DS-Schulungen liegen vor. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 159639, Anfertigung Außenwerbung. Dieser Antrag ist von Stahlrabe vom 15. Oktober und wurde bereits in der letzten Vorstandssitzung besprochen. Der Vorstand möge beschließen, ein Budget von ca. 1000 Euro für die Außenwerbung der LGS zur Verfügung zu stellen. Der passende Budgetposten ist zu diskutieren. Durchführungsverantwortlich Stahlrabe. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 158219, Finanzantrag Schwalbe 2. Dieser Antrag ist von Masch. Es wird die Kostenübernahme für die Schiffstour mit der MS Schwalbe 2 am 29. August in Witten in Höhe von 312 Euro beantragt. Die Mittel sind zweckgebunden für die Bezahlung der Rechnung der Stadt Stadtwerke Witten. Beschreibung: Die Schiffstour wurde vom Landesverband NRW als öffentlich wirksame Veranstaltung zur Bewerbung der Bürgermeisterkandidaturen von Piraten in mehreren NRW-Städten und zur Vorstellung der vielfältigen Arbeit der kommunalen Piraten in den Vertretungen in NRW veranstaltet. Die Veranstaltung war öffentlich und ein Angebot für jeder Mensch. Sie wurde vom LV NRW landesweit und vom Wahlkampfteam Stefan Borgräfe lokal beworben und von Bürgern wahrgenommen. Eine Bewirtung fand nicht statt. Wir haben im Juli beschlossen, die Schiffstour mit der MS Schwalbe am 29.08. als Landesverband NRW zu veranstalten und die Kosten zu tragen. Dieser Antrag wurde angenommen. Mit der Ticketnummer 160217 wurde ein weiteres Mitglied in den Landesverband aufgenommen. Ticketnummer 160479, Getränkepresse LPT 15-2. Dieser Antrag ist von WAKO für das LPT-Orga-Team. Für die Bereitstellung von Getränken für geladene Medienvertreter im Presseraum beantragen wir ein Budget von 60 Euro. Mit dem Caterer ist für die Bereitstellung von Kaffee und Kaltgetränken eine separate Rechnung an den LV vereinbart. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 159881, Vergleich. Der Vorstand beschließt, den Vergleich anzunehmen und 5.644 Euro an den Prozessgegner zu zahlen. Im Anhang ist eine E-Mail unserer Rechtsanwältin mit einer Beschreibung zu der Verhandlung und folgenden Ausführungen. Der Gegner hat eine Schriftsatzfrist von 3 Wochen bekommen, um den Schaden vorzutragen. Um die Sache eventuell abzukürzen, haben wir eine Steuerersparnis von 50% angenommen und zunächst folgenden Widerrufsvergleich geschlossen. Erstens, die Piraten zahlen an den Prozessgegner 5.644 Euro. Zweitens, der Rechtsstreit ist damit erledigt und drittens, die Kosten werden gegeneinander aufgehoben. Kostenaufhebung bedeutet, dass die Gerichtskosten geteilt werden und jeder seine eigenen Anwaltskosten trägt. Beide Seiten können den Vergleich bis zum 6. November widerrufen. Ich bitte euch daher, mir mitzuteilen, ob der Vergleich für euch annehmbar ist. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 160081, Flyer und Werbemittel für den VKV Mettmann. Der Antrag ist von Martin. Hallo lieber Vorstand, für Felbert, Kreis Mettmann, wollen wir im P-Shop Werbemittel und Flyer bestellen. Außerdem möchten wir einen Infostand durchführen, für den Gebühren bei der Stadt Felbert anfallen. Deswegen beantragen wir für folgende Sachen ein Budget von 150 Euro aus dem VKV-Budget des VKV Mettmann. Es folgt eine Aufzählung etlicher Werbemittel inklusive ca. 30 Euro Infostandgebühr. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Auf unserem Landesparteitag am 24. Oktober wurden 3 neue Mitglieder in den Landesverband aufgenommen und dazu gehören die Tickets 161, 717, 161, 718 und 161, 719. Ticketnummer 160672, Budget KMV 2015-2, das ist ein VKV-Antrag vom Miete aus dem VKV Leverkusen. Wir beantragen die Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe von 60 Euro aus dem Konto des virtuellen Kreisverbandes Leverkusen. Die Mittel sind zweckgebunden für Budget zur Ausrichtung der Kreismitgliederversammlung 2015-2 der Piratenpartei Leverkusen. Dem Antrag liegt ein Stammtischbeschluss zugrunde. Auch dieser Antrag wurde angenommen.